Wien 2, Große Mohrengasse 22. Wohnung der Familie Wiesinger. Robert und Oskar. Robert war Jahrgang 1912, Oskar, der Vorletztgeborene, Jahrgang 1921. Zwei sehr fesche junge Menschen, so wie alle in dieser Familie. Es existierte auch ein Foto von Oskar, das ist aber leider verschwunden. So besteht es nur in meinem Kopf. Er war ein blondgelockter Jüngling mit runder Nickelbrille. Er hat am Foto sehr fesch und intellektuell ausgesehen. Die beiden wollten in die USA zu ihrer Schwester Tante Hanse emigrieren. Durch einen Umstand, den ich nicht kenne, sind sie in Lemil, einem kleinen Provinzstädtchen in der Nähe von Marseille, in dem die französischen Faschisten ein Anhalte- und Durchgangslager eingerichtet hatten, gelandet. Dort wurden im Frühsommer 1940 auch übergangsweise Emigranten interniert, die auf ihre Papiere warteten. So wie eben diese beiden. Aus dieser Situation heraus gibt es einen Brief, der in unserer Familie erhalten wurde und der sehr berührt. Umso mehr, da wir heute wissen, dass eine Ausreise aus Frankreich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich war. Lemy am 20. Oktober 1941. Liebste Hansi, liebster Jennel, wir haben euer Liebesschreiben vom 30. September am 18. Oktober mit Freude erhalten. Ihr werdet ja in der Zwischenzeit unseren Brief mit den Fotos erhalten haben. Meine liebe Schwester, ich bin so freudig über die Nachricht, dass du ein Baby erwartest und wir hier zwei somit Onkels werden. Ich wünsche dir mit diesem Kinde, Hansi, das Allerbeste. Möge dir alles in Erfüllung gehen, was du dir wünschst. Oskar und ich debattieren schon jetzt. Oskar ist der Meinung, es müsste ein Mädel werden. Ich hingegen glaube an einen Jungen. Ich mein, liebe Hansi und lieber Jennel, dass euch das ganz einerlei ist. Junge oder Mädel, ich weiß doch, wie gerne ihr Kinder habt. Vielleicht, liebste Hansi und lieber Jennel, ist es mir bald vergönnt, meinen Neffen oder Nichte baldigst zu sehen, so wie auch euch beide. Liebe Hansi und lieber Jennel, ich danke euch für die Geburtstagswünsche. Liebe Hansi, ihr werdet bald einen Besuch bekommen, den ihr ja kennt. Es ist der Epstein von der Thurigasse, der dir, liebe Hansi, immer die Lebensmittel ins Haus brachte. Er hat vor 2 Wochen die Aufforderung bekommen, sich das Visum abzuholen. Jetzt ist er bereits auf dem Wege nach Lissabon und fährt von dort am 25. Oktober nach New York. Er hat seinen Bruder in Amerika, der für ihn die Sache erledigt hat. Er hat es mir fest versprochen, euch zu besuchen. Vielleicht haben auch ich und Oskar Glück, baldigst zu fahren. Ich bin sehr erfreut, dass es euch gelungen ist, dass bereits meine Papiere nach Washington abgegangen sind. Vielleicht habe ich Glück und werde in ein paar Wochen ans Konsulat gerufen. Der Herr, meine Lieben, ist es wichtig, dass ich genau weiß, was ihr für mich angegeben habt. Ich habe euch ja einmal geschrieben und euch meinen Lebenslauf bekannt gegeben, den ich auch ans Marseiller Konsulat geschickt habe, wo ich auch die Familienmitglieder bekannt geben musste. Ich habe Geschwister, Mutter und Vater in Wien, meine Schwester, du, in Amerika, ein Bruder in England, mein zweiter Bruder Oskar mit mir hier zusammen. Habt ihr es so angegeben? Das ist unbedingt notwendig, dass nicht zweierlei Sachen vorliegen. Bitte schreibt mir darüber Genaues. Ich habe auch ein Schreiben von der Schifffahrtsgesellschaft bekommen, dass mein Schiff am 12. Dezember von Lissabon geht. Ich war dort und habe erklärt, dass ich mein Visum erwarte. Da haben sie mir einen Termin bis zum 15. November gegeben. Liebste Hansi, ich habe alles Wissenswerte in meinem ersten Brief euch geschrieben. Seid nochmals herzlichst gegrüßt und geküsst, Robert. Liebster Jennel, liebste Hansi, euren Brief haben wir am 18. des Monats erhalten. Robert war gerade in Marseille, als ich den Brief in Händen hatte. Dieses Mal geschah etwas, was mir noch nie passierte. Ich konnte mich bei dieser freudigen Neuigkeit nicht mehr halten und musste fürchterlich platzen. Ach, ich kann euch nicht sagen, wie ich mich freue. Oft schon dachte ich mir, es ist doch sehr schade, dass ihr kein Kind habt. Jetzt ist es endlich in Erfüllung gegangen. Wir wissen nicht, wann wir unsere Nichte besuchen können, ob es bald sein wird oder ob wir noch warten müssen, Auf alle Fälle müsst ihr uns, sobald du, liebster Hanse, wieder im Vollbesitz deiner Kräfte sein wirst, ein Bild von euch und unserem jüngsten Familienmitglied schicken. Hier ist nicht viel Neues. Nachdem ich vorübergehend als Holzfäller gearbeitet habe, bin ich jetzt im Lebensmittelmagazin beschäftigt und geht es mir ausgezeichnet. Auch Robert geht es ebenfalls sehr gut und hoffen wir, es möge dieser Zustand, solange wir in Frankreich bleiben müssen, anhalten. Von unseren anderen Lieben haben wir leider schon lange nichts mehr gehört. Hoffentlich geht es ihnen gut. Es soll nicht mehr lange dauern. Dieses Theater wird bald zusperren müssen. Also, die herzlichsten Küsse, euer Oskar. Bis zum Sommer 1942 haben sie wohl noch auf ihr Visum gewartet. Am 19.08.1942 wurden beide nach Drancy, einem berüchtigten Sammel- und Durchgangslager in der Nähe von Paris, und dann weiter nach Auschwitz deportiert. Das Todesdatum von Robert ist in den Opferdatenbanken des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstands mit 23. Oktober 1942 angegeben. Sicher ist, dass auch Oskar in Auschwitz ums Leben kam. Ernst. Der letzte der Geschwister, den ich hier erwähne, ist Ernst, geboren am 17. September 1917, das achte Kind in der Geschwisterreihe. Ernst versuchte augenscheinlich, mit dem so tragisch endenden Kladovo-Transport Österreich zu verlassen. Im Dezember 1939 verließ ein Schiff mit über 1000 Flüchtlingen an Bord den Hafen von Bratislava. Zum Großteil waren sie per Bahn aus Wien gekommen. Nach zweiwöchiger Odyssee auf der Donau erreichte die Gruppe den serbischen Ort Kladovo. Alle Bemühungen um eine Weiterreise scheiterten zunächst am strengen Winter, der den Fluss zufrieren ließ, dann aber an finanziellen, organisatorischen und vor allem behördlichen Schwierigkeiten, um es einmal vorsichtig auszudrücken. Nur circa 200 Jugendlichen gelang wenige Tage vor dem Nazi-Überfall auf Jugoslawien im April 1941 doch noch die Flucht nach Palästina. Die anderen wurden fast ausnahmslos im Rahmen einer sogenannten Strafaktion von einer mehrheitlich in Österreich rekrutierten Wehrmachtseinheit ermordet. Der Todesort und Todestag von Ernst Wiesinger ist mit 12.10.1941 in Sassowitzer bei Schabatz angegeben. Eva Greis.